Hallihallo, liebe Leute, ihr seid wieder beim Uncast, die Folge 48, und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer geladenen Sendung, ja, was wir alles haben, und ich darf auch wie immer den Mo begrüßen. Hi Mo. Hi Rio, heute mal gesund oder etwas gesünder. Ich habe Gott sei Dank hinter mich gebracht und ja, jetzt bin ich wieder fit. Ja, da hast du wirklich in den Seilen gehangen hier, ne? Ja. Das war noch ganz witzig. Das war echt noch ganz witzig. Es hat sich ja dann rauskristallisiert, dass das so eine Magen-Darm-Geschichte war. Ui, ui. Und ja, natürlich jeder hier Sprüche losgelassen. Ah, Ehek, bla bla bla. Nur, dass du es weißt, in 3 Wochen bist du tot. Naja, klar. Panik. Und naja, ganz so schlimm war es jetzt doch nicht. Ja. Gott sei Dank. Also viel Toilettengänge, aber es war harmlos. Na lecker. Oh Mann. Tja, also, ja, Toilettengänge, ja, die hätte man auch können bekommen diese Woche, ja, wenn man alles richtig so verfolgt hätte, was da wieder alles passiert ist und so, aber wir haben uns mal das Positive heute mal rausgepickt, oder? Also wir haben heute fast nur positive Themen, fast nur positive Themen. Ja, es kommt drauf an, was man als negativ sieht. Ich meine, du kennst ja das Glas, entweder ist es halb voll oder halb leer. Jo. Genau. Und wir sind eigentlich eher die Halbvolltypen? Ja, würde ich schon sagen. Optimismus ist immer angesagt. Und naja, im Market, ne, hat sich einiges getan. Ja, so ist es. Ja, also es gibt jetzt im Market, im Web-Market, wohlgemerkt, ein Kompatibilitätscheck. Man kann jetzt an der linken Seite quasi unter der Box, wo auch der Install Button sitzt, installieren Button, da kann man jetzt genau sehen auf einen Blick, für welche Geräte, die man hat, das Programm kompatibel ist. Das ist besonders gut, wenn man eben mehrere Geräte hat, so wie wir. Ja, dann kann man genau sehen, für welches Android-Gerät, das man besitzt, dieses Programm auch geeignet ist. Ist eine tolle Sache. Man kann auch sehen, wenn es für keines der Geräte, die man hat, geeignet ist. Also zum Beispiel, wenn man eine Honeycomb-Applikation hat, aber eben man kein Gerät hat mit Honeycomb, dann kriegt man das sofort angezeigt und es wird dann eben auch eben gesagt, nee, also das nützt nichts, wenn man das installiert. Das funktioniert nicht. Und das ist eine ganz gute Sache. Die Leute könnten da eben jetzt schon mal vorab gucken, bevor sie eben das Programm installieren und dann läuft es nicht richtig und ja, oder hat eben Ecken und Kanten, und da ist der Kompatibilitätscheck eben super gut. Ich hoffe, dass es auch ins Detail noch geht, zum Beispiel, wenn man das ein Galaxy Tab hat, dass es dann zum Beispiel berücksichtigt, ob das Display dann eben funktioniert auf dem Tab, wie zum Beispiel die PSN-Software, dass die eben nicht richtig zu bedienen ist, weil die Buttons eben also quasi nicht an der Stelle sitzen, auf der man klicken muss, ja, beim Galaxy Tab. Und wenn sowas dann noch berücksichtigt wird, ist es natürlich super. Ja, ja, und jetzt sage ich dir, die Funktionalität, ob es geht oder nicht, war vorher schon da. Man hat es nur nicht gesehen. Ja. Und zwar waren einfach die Modelle, die Geräte, die nicht funktionieren, einfach ausgegraut. Man konnte die nicht auswählen. Richtig, aber das war nur für die Sachen, die wirklich technisch nicht funktionieren, also wirklich nicht laufen. Ja, dieser Kompatibilitätscheck, so zumindest die Hoffnung bei zum Beispiel bei den amerikanischen Kollegen da von Android Central, dass eben das auch gemünzt wird auf es läuft richtig und nicht nur es läuft überhaupt. Ja, dieser Kompatibilitätscheck, das wäre schon mal gut. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man irgendwo ein Programm sieht, wo im Kompatibilitätscheck steht, nein, ist nicht kompatibel mit dem Gerät, aber man kann es trotzdem installieren, ja, weil der Entwickler das nicht verhindert, diese Installation. Ja, das ist, der Entwickler kann ja sagen, nee, das auf dem Gerät geht das nicht, oder ich will das nicht auf dem Gerät, und dann geht das nicht. Ja. Während der Kompatibilitätscheck eben guckt, ob es richtig läuft auf dem Gerät. So zumindest die Hoffnung, die man mittelfristig hat. Wobei bei der Vielzahl an Geräten, die es gibt, wird man sicherlich feststellen, so wie ich jetzt zum Beispiel, das Arcos kennt der nicht. Ja, da steht bei mir nur Telefon. Ja. Also ja. Das zum Thema Erkennung. Also aber das ist auch verständlich, weil offiziell ist ja Arcos kein lizenziertes Gerät. Genau, das wollte ich eben gerade sagen. Der Kompatibilitätscheck natürlich nur für offiziell lizenzierte Geräte. Ja. Und auch das wird sich ja bald ändern, wenn ich mein neues Handy noch habe und dann... Ja. auch wenn ein Gerät übrigens jetzt modifiziert ist, das heißt, wenn man das geroutet hat und hat eine ganz anderes ROM drauf, ja, dann funktioniert natürlich dieser Kompatibilitätscheck auch nicht wirklich. Weil dann kann man zwar was installieren, aber dass es läuft, ist noch lange nicht sicher, weil gerade bei den Custom-ROMs kann es immer wieder passieren, dass ein Programm mal nicht so richtig läuft. Oder auch umgekehrt, ne? Gibt's ja auch. Also da ist auf jeden Fall natürlich keine hundertprozentige Sicherheit gewährleistet. Apropos Sicherheit. Oh. Ja. Das ist ein heftiges Thema. Sehr heftiges Thema. Ich meine, du kennst ja unsere Standardeinstellung. Wir sagen ja immer, ja, das Ganze mit Antivir und bla bla bla ist alles Quatsch. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, also so langsam macht's doch immer mehr Sinn, oder? Ja, finde ich eigentlich nicht. Ich muss sagen, nein, ja, da gibt's sicherlich kontroverse Meinungen, die kann man durchaus auch akzeptieren, kann man durchaus durchgehen lassen. Ich sehe noch kein wirkliches Problem darin, ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Computersystem vergleiche, ja, dann gibt es da nicht wirklich so die schadhaften Viren oder Trojaner, wo man in der Masse, wo man sich wirklich Sorgen machen muss, wenn man einigermaßen vorsichtig mit dem Ganzen umgeht und keine nackt auf dem Küchentisch.de App runterlädt oder so. Sorry, das ist halt mal so, wenn man sich komische Apps runterlädt, ja, wo, ja, was weiß ich, ganz skurril und ja, ne? Und naja, nicht unbedingt. Dann ist zwar nicht unbedingt gesagt, dass diese App ein Schädling beinhaltet, ganz im Gegenteil. Und das ist nämlich genau das, wo ich sage, erst wenn das gesichert wäre, also wenn man da ein gewisser Prozentsatz sagt, ja, also hier, das ist fast sicher, dass das dann irgendwas ist, dann müsste man wirklich aufpassen. Aber die Chance, dass selbst wenn man solche schlüpfrigen Programme runterlädt, ja, ein Virus oder einen Trojaner zu bekommen, selbst das ist noch ziemlich unwahrscheinlich und von daher sehe ich das nicht wirklich als Problem. Aber also in der letzten Löschsession, also von Google hat ja das letzte Mal wieder so eine Löschsession gemacht, wo sie, ich glaube, 11 oder 12 Programme rausgeschmissen haben. Genau. Da waren aber auch Programme dabei gewesen, die man durchaus oder die durchaus sehr verbreitet sind, wie zum Beispiel ein Task Manager oder halt eben, ja. Oder ein Musikplayer, also ein Programm, wo man eigentlich gar nicht erwartet, dass da was hinten dran steckt. Ja, wobei dieser Trojaner dann auch wieder sehr fragwürdig war. Also das wird auf dem normalen Computerbetriebssystem wird es noch als Adware gelten, ja. Und nicht als Trojaner. Aber egal, gut. Wie gesagt, ja, das ist ein Thema, ohne Ende. Geht's ja darum, dass nicht, sag ich mal, Dinge passieren, die ich nicht will. Ja, aber wie gesagt, ob das jetzt ein Trojaner ist oder eine Adware, naja, natürlich ist es ungleich schlimm, aber dennoch. Wie gesagt, ich kann deine Meinung absolut verstehen, absolut akzeptieren. Ja, das ist so. Ich selbst würde mir jetzt kein Antivirusprogramm drauf machen. Der Rechenverlust ist mir für die Leistung oder für die Sicherheit, den Sicherheitszugewinn, den ich bekomme, ist ja zu gering, finde ich. Ja. Was man machen kann, ja, was ich jetzt auch mal einfach mal aus Spaß gemacht habe, ein kostenloses Programm mal runterladen, mal drüber laufen lassen und dann wieder rausschmeißen. Aber ich habe jetzt mit Sicherheit eigentlich was ganz anderes gemeint. Ja. Okay. Ja. und zwar sind das Benutzungsgeschichten. Ja. Alle machen sich Sorgen darüber, wenn man ein Programm installiert, dass dann eben zum Beispiel Sachen genutzt werden können oder Daten abgezogen werden können von der Ferne und so weiter und so weiter. Aber die wirkliche Gefahr scheint gar nicht so wieder bei den Leuten anzukommen. Nämlich, hier ist das Gerät, ja, so, und jeder, der Zugang zu dem Gerät hat, kann da alle möglichen Sachen damit anstellen. Viele haben noch nicht mal dieses sehr zweifelhafte Sperrmuster, ja, sondern die haben das einfach so anschalten und schon geht's. Klar, ist ja auch super komfortabel. PIN habe ich bei mir auch schon längst rausgemacht, ja, damit ich dann nicht jedes Mal den PIN-Code eingeben muss, wenn ich das Gerät einschalte. Aber das würde ja dann, das heißt im Endeffekt, da hat man kaum Sicherheit. Ich habe zwar diese andere Sperre mit diesen Paddern, ja, das, wie gesagt, das ist nur ein ziemlich rudimentärer Schutz, aber zumindest kann er nicht gleich wieder so hingehen. Aber jetzt ist es jetzt natürlich die Sache, wenn man zum Beispiel das Gerät mit mehr als einer Person nutzt. Accounts gibt es ja nicht bei Android. Das ist übrigens, finde ich, ein sehr großes Manko. Das heißt, im Prinzip ist ein Gerät, ein Benutzer. Ja? Wenn da mehrere Leute dran rumwursteln, dann hat man eben entweder zu demjenigen 100% Vertrauen, aber ich sag mal, Leichen im Keller hat doch jeder, ja, und nicht unbedingt zum Beispiel, es ist ja alles verknüpft, ja, ich habe hier meinen Gmail-Account, ja, und theoretisch könnte dann die Person, die das Tablet in der Hand hat, komplett alle persönlichen Mails durchlesen, ja, oder zum Beispiel auf die GTalk-App zugreifen und mit deinem Namen eben mit anderen Leuten chatten, ja, und so weiter und so weiter. Weil es eben also ich höre schon raus, bei deiner Frau ist es genauso wie bei mir hier. Das Tablet wird von beiden benutzt, richtig? Virtuelle Frau. Nee, nicht die virtuelle Frau. Okay. Ja. Also das, ja, das wäre natürlich schön, wenn man da die Möglichkeit hätte, Benutzerkonten oder sowas zu verwalten. Genau. Also wenn das bei mir mal akut wäre, dann wäre natürlich das sicherlich richtig. Nur ich meine jetzt eigentlich nicht mit so nah Verwandte, sondern halt auch Leute, zum Beispiel Bekannte, die sich dann auf einmal das Tab krallen, ja, und mal eben was damit machen wollen, sich mal was angucken wollen, und dann gehen die raus und schwupps sind sie auf einmal mehr oder minder aus Zufall auf Gmail drauf, ja, und so weiter und können dann ungewollt oder gewollt deine Daten einsehen, und das ist eben ein Problem. Deswegen gibt es App-Logs, App-Log-Software, und ich habe mir einige Programme angeguckt, ja, und ich muss sagen, einige sind gut, einige sind wiederum nicht ganz so toll. Ich habe mir mal 4 Stück angeguckt, 2 davon haben sogar eine Sonderstellung, komme ich gleich noch drauf. Ich habe zuerst mal das App-Log Free angeguckt, das sind 1,3 Megabyte groß installiert, das Programm arbeitet relativ unauffällig im Hintergrund, ja. Die Auswahl der Apps geht ziemlich schnell, also das heißt, die Oberfläche, um auszuwählen, welche Apps man loggt, ist ziemlich schnell, man kann einen Aufruf auch mit einer Zeitsperre übrigens versehen, ja, so dass zum Beispiel man sagen kann, okay, hier, ich habe das Programm vor 5 Minuten schon mal entsperrt, oder ich habe vor weniger als 5 Minuten entsperrt, ich will das Netz nicht nochmal entsperren müssen. Ja. Also man hat da ziemlich viel Einstellungsmöglichkeiten. Entsprechend kompliziert ist das allerdings auch beim Einstellen dann halt. Ja. Man kann bei AppLock Free jetzt allerdings nur einstellen, entweder dass er immer fragt oder solange keine andere Anwendung aufgerufen wird. Auch das ist eine Sache, da muss man dann letztendlich aufpassen. Privacy Guard habe ich als nächstes installiert. Achso, AppLock Free übrigens, die freie Version kann übrigens nur 4 Applikationen sperren. Ja. Wer mehr sperren will, der braucht natürlich die Vollversion dazu. Privacy Guard ist mit stolzen 80 Kilobyte nur, also 80 Kilobyte installiert, wohlgemerkt, ja. Das ist super. Super. Leider kann man das mit der Home-Taste und einem Taskkiller sehr schön aushebeln. Ja. Oh, okay. Also, das heißt, Programm aufrufen, Home-Taste drücken, Taskkiller starten, Privacy Guard töten, und dann kommt man an die App ran. Also nicht wirklich jetzt gut, ich habe es nicht ausprobiert, man müsste wohl dann auch den Taskkiller sperren, allerdings auch den Market, damit kein anderer Taskkiller dann installiert werden kann oder das Programm eben wieder, Privacy Guard, wieder deinstalliert werden kann, also auch das Privacy Guard muss sich selbst schützen quasi. ist also nicht ganz, also hier ist Privacy Guard leider durchgefallen, weil es dann doch zu kompliziert ist, das alles zu machen. Dann AVG Antivirus, übrigens AVG, das ist auch mein Lieblings-Virenkiller auf dem PC, naja, wenn ich denn mal Windows nutze, aber da ist es auf jeden Fall gut, hat aber 2,2 MB, das ist viel. Ja, 2,2 MB braucht das Teil auf bei Android, ist natürlich ein komplettes Antivirus-Programm. AppLock ist in der Pro-Version verfügbar. In der freien Version kann man 14 Tage testen. Die Einstellungen sind reichhaltig, entsprechend aber auch wieder kompliziert. Und die Logs funktionieren auch gut. Also da gibt es nicht so einfache Möglichkeit, das zu überbrücken. Was absolut stört, ist, dass keine eigene Tastatur zur Eingabe von dem Code existiert. sondern man muss die normale Android-Tastatur benutzen. Und das heißt, wenn man zum Beispiel Ziffern hat, muss man wirklich da entweder lang drauf drücken oder eben umschalten erstmal. Also so eine richtig schnelle Eingabe, um das zu entsperren, was ich finde, braucht man auf jeden Fall, wenn man eben seine, schnell mal in G-Talk, schnell mal in Gmail, da muss man das ja immer entsperren. Ohne Code geht da eben nichts. Auch man selbst kann es so nicht machen. Ja, deswegen ist es eben notwendig, da aufzupassen. So, jetzt kommt, finde ich, das Programm, was ich am besten finde. Und, das kommt eben jetzt nicht, weil das ist App der Woche. Und da komme ich dann später noch dazu. Ja. App der Woche. Aber nur so viel vorneweg. Das kostenlose Programm hat mal wieder alle anderen in den Schatten gestellt. Und da bin ich schon überrascht davon. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja. Also kommen wir später noch zu der meiner Meinung nach besten Lösung, ZD-Box nennt sich das Ganze, aber dazu später mehr. Tja. Und du hast natürlich gleich wieder hier gedacht mit Antiviren, mit Virenkillern und so weiter. Ja, ja, weißt du, wann man besonders einen Virenkiller braucht? Wenn man raubkopierte Apps, was heißt raubkopiert, jetzt fange ich auch noch mit diesem Begriff an, wenn man kopierte Apps benutzt, illegal kopierte Apps. Ja. Tja, dann wann fängt Illegalität das an in dem Fall? Ja, das ist eine gute Frage, aber... Weil ganz offiziell, wenn man wirklich den Gesetzestext nimmt, ist illegales Kopieren nur dann, wenn du ein entsprechendes Schutzsystem, was diese Software, sag ich mal, beschützen soll, umgehst oder entfernst. Genau. Ansonsten ist es nämlich eine Privatkopie. Genau. Es ist so, der Benjamin hat uns auf das Thema aufmerksam gemacht und hat gefragt, wir sollten das doch, oder gesagt, wir sollten das doch mal in der Sendung erwähnen. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Software kopieren bei Android, ist das ein Problem? Es gibt in der Tat einige, schon Seiten, Webseiten, die kopierte Software in Hülle und Fülle, also illegal verbreitete Software in Hülle und Fülle anbieten, zum Beispiel Vollversionen, kostenlos, oder gehackte Versionen von dem Programm, und die man sich dann eben dort herunterladen kann und installieren kann. Ja. Inwiefern das funktioniert, weiß ich nicht. Ich will sowas nicht unterstützen, will das nicht ausprobieren auch, weil ich das ziemlich schade finde. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du schon sagst, eine gewisse Art Privatkopie ist sicherlich okay und ist ja auch vom Gesetzgeber okay, wie du das eben richtig gesagt hast, wenn dann keine besonderen Schutzmaßnahmen getroffen werden und man das Programm einfach so kopieren kann, solange man also kein Schutz aktiv umgeht, ist das nach unserem Recht nicht illegal. Ja. Man muss vielleicht dann noch die Hintergründe sagen. Alles, was ihr kauft, was mit Medien zu tun hat, ob das jetzt ein CD-Spieler ist, ob das jetzt ein DVD-Rekorder ist oder sonst irgendwas, gebt ihr Urheberrechtsschutzabgaben schon mit ab. Ja. Die werden da schon geleistet finanziell. Richtig. Und das ist zum Ausgleich für die Privatkopie. Genau. Und es gibt auch immer wieder, selbst Politiker, auch in der UN wurde das schon thematisiert, dass das ein Recht, auch ein grundsätzliches Recht eigentlich auf Privatkopie sowieso besteht, auch wenn das im Gesetzestext nicht genannt ist. Denn im Prinzip, es ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. So ist das eben. Auch wenn es die Firmen vielleicht nicht so gerne hören, aber was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Rechnung im Rechtssystem. Ja. Und deswegen gibt es da durchaus Schlupflöcher. Aber ganz anders sieht es allerdings in der Verbreitung aus. Genau, ne? Also genau, richtig. Jetzt was im Internet zu veröffentlichen, so nach dem Motto, lad dir runter, was du brauchst, absolut, das ist strafbar. Absolut. Und das geht überhaupt nicht. Und das ist auch ein Stück weit zu verstehen, natürlich, weil das Softwarekopieren bei Android, ich weiß nicht, ob du das als Problem schon realisiert hast, das gibt's, aber was meinst du, ist das wirklich jetzt das große Problem? Meinst du, Normalbenutzer machen das einen großen Stil oder ist das eher so für die Leute, sag ich mal, die sich sowieso das Programm nicht gekauft hätten? Richtig. Ja. Also einmal gleich vorweg, die Programme, die man bezahlen muss, sind in einer Preiskategorie, die so niedrig ist, dass der Aufwand sich überhaupt gar nicht lohnt, irgendwas hin und her zu kopieren. Und das Risiko. Schon mal das erste ist Risiko, richtig, um sich vielleicht was einzufangen, ja, dass es vielleicht gar nicht das Programm ist, sondern irgendeine Kopie, wo ein Virus mit angefügt, genau, wurde oder sonst was. Genau. Ich halte es für Quatsch. Das Einzige oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich eine Software dadurch gut verbreitet. Ja. Erfahrungsgemäß sind ja große Firmen nur deswegen so groß, weil die damals Software hatten, die jeder hatte, bloß keiner hat's bezahlt damals. Ja, ja. Und die sind heute nur deswegen so groß, weil es jetzt jeder benutzt, weil diese Leute das halt eben so verbreitet haben. Ja, ist doch eine Erklärung. Ja? Sonst wären gewisse Firmen nicht so groß, wie sie heute sind. Ja, ja, klar. Aber jetzt ganz ehrlich, in den Preiskategorien, wo sich die Software bewegt, 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro, dann lohnt sich doch der Aufwand gar nicht. Ja. Allein das stundenlangen Suchen oder sonst was nach dem Programm. Auch, genau. Dann, wenn ich es über den Market mache, da habe ich eine schöne Übersicht, ich habe Beschreibungen, ich habe Kommentare. Das habe ich ja dann alles nicht. Und also das ist halte ich für Quatsch. Ja. Also überhaupt eher im Gegenteil, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal ins Wort falle. Ja. Was mich jetzt wiederum auf der anderen Seite ärgert, dass manche Programmierer jetzt hingehen und so dermaßen ihre Software schützen, dass er nicht mehr verwendbar ist. Ich habe zum Beispiel, ist so, also ich habe diesen Tape Recorder, das ist super geniale Software, da kannst du in alle möglichen Formaten, auch Ogg-Vorbis, direkt aufzeichnen. Nur habe ich ein Problem. Diese Software läuft ausschließlich auf dem Motorola. Ich kann sie auch kein zweites Mal kaufen, wenn es dasselbe Konto ist, da steht ja da gekauft. Ich kann es runterladen, kann es installieren und dann sagt er, ihre Lizenz ist nicht für dieses Gerät. Peng. Lieber Programmierer, das ist ein Eigentor, weil ich werde mir jetzt eine andere Software suchen. Weil, tut mir leid, weil ich bezahle, erstens, wenn ich es mir gekauft habe, dann möchte ich es natürlich auf allen Geräten, auf Folgegeräten, die ich mir kaufe, einsetzen können. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann tut mir's leid. Ich mache mir kein extra Google-Konto, nur weil ein Programmierer meint, der müsste auf die Geräte verschlüsseln oder was weiß ich, was er da gemacht hat. Also ich kann es durchaus verstehen, klar. Es ist immer wieder ein Hindernis, Grundübungs, auch deswegen hat sich ja auch dieser Kopierschutz bei den CDs nicht durchgesetzt, weil die Leute mehr Probleme hatten, die CD zum Laufen zu kriegen als alles andere. Und es tut mir leid, aber die Leute wollen eben auch ihre Sachen richtig nutzen. Ob das jetzt rechtlich gesehen das Eigentum ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn eben jemand was kauft, dann denkt er zumindest, er hätte darüber gewisse Macht. Ja, und wenn dann das eben nicht geht, dann wird der Kunde eben verprellt. Das muss man ganz klar sagen. Kunde ist Kunde und Kunde hat immer Recht. So habe ich das mal früher gelernt. Und wer den Kunde als Verbrecher abstempelt, der hat schon verloren. Ja, das ist erstmal. Also so. Wenn man sich schützen möchte, dann muss man wenigstens eine große oder das so weit aufmachen, dass jemand zumindest in seinem Nutzerrecht nicht eingeschränkt ist. Genau. Also wir nehmen ja Beispiel Audible, habe ich das letzte Mal als Thema gehabt. Da ist es zwar geschützt, also ich kann nicht damit machen, was ich will, aber ich habe so ein breites Spektrum, dass ich nicht eingeschränkt werde. Das ist okay, ja, da kann man mit leben. Aber mit dieser Art und Weise kann man also nicht leben. Also was uns nochmal aufs Thema jetzt zurückzukommen, was halt eben, wo man wirklich sagen muss, schäbisch, dass solche Programme, die jetzt 1, 2, 3 Euro kosten, dass die überhaupt angeboten werden in solchen Software-Seiten. Das finde ich schon ziemlich schäbig, muss ich auch sagen. Aber ich glaube auch nicht, dass das große Problem bei Android ist, weil die normalen Benutzer, sind wir ehrlich, die installieren, die downloaden sich nicht im Internet eine APK-Datei und installieren es dann manuell auf das Gerät, wo man dann auch noch einen File-Manager dazu braucht, um die Datei aufzurufen. Ja, das geht schon mal gar nicht. Das sind keine normalen Benutzer und man sieht ja anhand von den Verkaufszahlen, dass eben Android schon längst auf dem Massenmarkt angekommen ist und diese massenhafte Verbreitung von Raubkopien, wie zum Beispiel auf dem Computer, wird es in Android nicht geben, weil das Erlangen von diesen Kopien für die meisten Anwender gar nicht nachzuvollziehen ist. Ja. Also am Computer, okay, da gibt man vielleicht sowas in Google ein und da kriegt man eine Seite, da klickt man drauf, fängt sich drei Trojaner ein hat aber die Software dann auf der Platte, kann sie starten und dann läuft das. Aber hier ist es eben nicht so. Da muss man die erstmal im Internet suchen, dann muss man die runterladen, dann braucht man einen File Manager, muss es installieren, dann muss man die Datei aufrufen, dann muss man auch noch in den Settings was aktivieren, damit man die eine fremde APK überhaupt installieren kann. Das kriegen die meisten Nutzer ja gar nicht hin. Das muss man auch sagen. Also Amazon hat zum Beispiel mit seiner legalen App, dem Market in den USA, große Probleme damit, weil man genau das machen muss. Man muss die Datei praktisch von Amazon runterladen und das, obwohl bei Amazon schon riesengroß Software-Download, App-Download steht, ja, raffen es die Leute anscheinend immer noch nicht. Dann wird eine APK aufs Gerät geladen, ja, die wird dann gestartet und dann installiert sich das Programm, ja. Man muss aber eben vorher in den Settings das freigeben, dass eine APK überhaupt installiert werden darf außerhalb vom Market. Und da scheitern schon die meisten Nutzer und deswegen hat der Market noch von Amazon große Probleme. Jetzt haben die natürlich mit Netzbetreibern schon ausgehandelt, dass bei manchen Netzbetreibern ist das jetzt schon vorinstalliert, der Amazon Market, damit sie Leute überhaupt benutzen können. Also da ist schon zu sehen, dass das Problem eben bei Android nicht auf jeden Fall nicht im Massenmarkt ankommen wird. Und ich sag's ganz ehrlich, jemand, der sich die Mühe macht, sowas tatsächlich zu laden, um 1 Euro oder 2 Euro zu sparen, ja, der wird... Lass es 10 sein, dann ist immer noch wenig. Der ist so geizig, ja, der wird die App nicht kaufen, selbst wenn es die einzigste App ist, die es gibt und keine freie Alternative gibt. Und auch diese App überhaupt nicht zu kopieren ist, der wird sich die trotzdem nicht kaufen, weil ihm schon den 1 oder 2 Euro zu viel ist, ja, auszugeben. Das ist immer die Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es ein großes Problem wird. Es könnte Problem werden, wenn, wie du jetzt schon, du hast jetzt gerade angesprochen, den Amazon-Market, wenn jetzt einer hingehen würde, würde einen Market programmieren, ja, für schwarze Software runterzuladen, dann würde ich zustimmen, das wäre dann wirklich ein Problem. Ja, das wäre ein Problem. Aber das glaube ich nicht, dass das einer macht, also so frech ist so, also das wäre dann schon wirklich frech, ja. Außerdem würde da Google wahrscheinlich die Software dann irgendwie filtern und rausschmeißen. Genau, die Software würde gesperrt werden, also das kann man auch bei Google nicht machen. Und vor allem derjenige, der den Market dann betreiben würde, ich glaube, der würde ganz große Probleme kriegen, ja. Auf jeden Fall, was man noch hier dazu sagen muss, ich kannte früher mal den einen oder anderen, der Software regelrecht gesammelt hat. Alle Jäger und Sammler. Und die haben natürlich alle möglichen Raubkopien und Spiele. Die haben alle Spiele gehabt, aber die haben keins davon gespielt. Ja, genau. Das Hauptsache ist. Und ich denke, dass die würden auch niemals Geld dafür ausgeben. Denke, das sind genau diese Leute, ja, die gehen dann auf diese Seiten, laden sich jeden möglichen Scheiß runter, probieren halt ein bisschen aus, dann fliegt's weg. Aber so wirklich aktiv werden die kein Programm wirklich nutzen. Und darum geht es einfach nicht. Übrigens, wir sollten das SCH-Wort doch etwas eindämmen in der Sendung. Ich wollte es am Anfang sagen, aber wir hatten heute wenig Zeit zur Vorbereitung. Ja. Also, SCH? Bitte keine Worte mehr mit SCH. Also, ne? Oh Mann. Ah. Okay, also, auf jeden Fall, ich denke nicht, dass es ein großes Problem wird. Der Mo denkt es auch nicht. Also, Entwarnung von unserer Seite. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten, ja, wie sich das entwickelt. Ob es wirklich dann Thema werden soll. Aber die Entwickler sind ja immer unzufrieden, ja, egal, ob es jetzt kopiert wird oder nicht gekauft wird, ist es egal, ja. Die sind immer unzufrieden. Mensch. Ja, das stimmt, absolut. Zum Thema unzufrieden, ja, also ich meine, ein großer Konkurrent auf dem Markt, so riesengroßer Konkurrent, also das ist, man kriegt so Angst davor, ja, das glaubt man gar nicht, nämlich Windows Phone 7. Microsoft schreit um Hilfe und weiß, was die machen. Ein Portierungstool, um Android-Programme auf Windows Phone 7 zu portieren. Dass die programmieren, um den Programmierern das Thema Windows Phone 7 schmackhaft zu machen. Das nenne ich doch wirklich Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfeschrei, oder? Ja, sicherlich. Microsoft hat es ja schon gesagt. Microsoft hat Probleme mit Windows Phone 7. Was ich immer noch als schade finde, ja, also ich meine, ich will schon, dass Android vorne ist, klar, aber so ein bisschen mehr Marktanteil könnte Windows Phone 7 schon haben. Das Portierungstool finde ich jetzt eigentlich auch zumindest nichts, wo ich mich drüber aufreg. Im Gegenteil. Nein, ich find's witzig. Ja, ich begrüße es, warum nicht, ja. Weil Ein Vorteil von Android ist ja die Offenheit. Ja, und ich kann mich gut daran erinnern, dass eben eine andere Firma eben da schon mal versucht hat zu verhindern, dass Anwendung parallel für das eigene System und für Android entwickelt wird, ja, indem sie in ihre Geschäftsbedingungen oder in Vertragsbedingungen mit den Entwicklern klar reinschreiben, dass man das solche Tools nicht benutzen darf. Bei Android ist es eben nicht so. Und ja, warum nicht? Android-Entwickler sollten, wenn sie wollen, auch komfortables Programm auf Windows Phone 7 übertragen. Das ist gut, das ist ein Zeichen von Offenheit, das ist richtig so. Auch wenn ich mit den Entwicklern als hart ins Gericht gehe, was ihr Umsatzwahn, ihr Geldsucht betrifft, ja, so muss ich doch sagen, ein Entwickler darf, soll und ja, oder muss teilweise sogar eben dafür sorgen, dass seine Programme nicht nur auf einer Plattform vorhanden sind, sondern eben auf möglichst vielen Plattformen. Und wenn dann so ein Portierungstool kommt, ich habe nichts dagegen. Ich finde es zwar auch kurios, dass Microsoft hier jetzt das macht und es so anbietet, ja, hier Leute. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt auch verklagt von, wer war das? Oracle. Ja, ja, ja. Weil die müssen ja auch in Stahlweg sprechen, ne? Ja, ja, genau. Nee, aber wie gesagt, ich finde es okay. Warum nicht? Ja, ich kann da nichts Negatives sehen. Dass Windows Phone 7 eben Probleme hat, ist ja klar. Haben wir ja schon gesagt. Aber warum nicht? Gut, kein Thema. Ich bin mittlerweile wirklich also nicht mehr sauer auf Microsoft wegen irgendwas. Im Gegenteil, warum auch? Ja, die haben ihr Geschäftsmodell, die haben ein recht interessantes mobiles Betriebssystem auf den Markt gebracht, besser als alle gedacht haben im Vorfeld schon, ja. Und warum nicht? Ja, das findet bestimmt, oder das hat ja seine Fans schon und ist in Ordnung. Aber weil wir gerade noch von Fans und so weiter sprechen, ja, der Nook hat ja in den USA eine riesen Fangemeinde, ja, der Ur-Nook von Barnes & Noble, ja, der wird dort gekauft ohne Ende, wird geroutet und als Tablet benutzt, weil das sehr günstig ist und da es Tools gibt, um das zu routen und als Tablet zu benutzen, fantastisch, ja. Aber Nook, also Barnes & Noble... Das hat doch ein E-Ink-Display, oder? Ja, ja, genau, teils. Also, teils. Ich weiß nicht, also so wirklich Tablet-Ersatz ist es ja dann doch, nicht. Doch, weil der Ur-Nook hat ja oben ein E-Ink und unten ein LCD. Aha. Ja, also da hat zwei Displays. Ja. Anders jetzt der neue E-Reader von Barnes & Noble, der neue Nook, der kommt nämlich mit Android und E-Ink. Ja. Und das ist das offenbar, was ich eigentlich erwartet habe von Amazon. Aber vielleicht hat sich da die Gerüchteküche doch geirrt und es ist eben da mit dieser Nook E-Reader gemeint. Und ja, erste Tests sind äußerst gut. Man kann zwar von dem Android nicht mehr viel entdecken, ja, was auch Sinn macht bei einem E-Ink-Display, aber es werkelt im Hintergrund und das zeigt auch, dass eben Android auch für ganz, ganz andere Geräte zu benutzen sind als nur Telefone. Unter anderem eben jetzt richtige E-Reader mit E-Ink-Display. Und wenn es den bei uns geben wird, wenn ich denn Bücher bei uns kaufen könnte von Barnes & Noble, würde ich das machen, glatt. Aber das können wir uns abschminken. Selbst der alte Nook ist noch nicht offiziell für außerhalb USA, Kanada erhältlich. Und ja, die Bücher entsprechend auch nicht. Das heißt, man müsste wieder ein amerikanisches Konto anmelden, müsste mit amerikanischer Kreditkarte sich dort eintragen, dann könnte man das eventuell machen. Wisst ihr was? Das sage ich. Wenn ihr unser Geld nicht wollt, liebe Barnes & Noble Gesellschaft, dann kriegt ihr es auch nicht fertig. Sorry. Ich würde es gerne ausgeben dafür, weil ich lese auch viele englische Bücher, aber ich möchte schon mein Geld komfortabel wenigstens ausgeben können. Ja. Ohne Tricksereien. Die neue Samsung-Werbung, tja, und es tut mir leid auch, wenn sich schon jemand beschwert hat über die vorletzte Sendung, dass wir so arg auf Apple schimpfen. Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht groß mit dieser WWDC anfangen, mit der letzten, aber eins möchte ich sagen, ja. Lest euch mal einen Artikel durch, das ist ein einziger vernünftiger Artikel, dass diese super neuen Vorstellungen, die es jetzt gab, ja, dass 8 von 10 neuen iOS 5 Features geklaut sind. Ja, das behauptet jedenfalls ein Blogger. Und ja. Hast du dir die Bilder dazu angeguckt? Nein, habe ich nicht. Es gibt Bilder dazu und du siehst den Original, nicht gelogen. Die sind so frech und haben sogar die Symbole übernommen. Ja, der Lockscreen vom Froyo ist da 1:1 übernommen. Ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf rumreiten. Vielleicht ist es auch Fotomontage gewesen, weil also das ist unglaublich. Egal, auf jeden Fall, Samsung macht noch mehr Dampf, ja, also vielleicht sogar noch mehr als wir, weil die auch mehr Leute erreichen und mehr Marktmacht haben. Die haben nämlich ein Video veröffentlicht, ja, und da machen die sich direkt übers iPad 2 lustig, ja. Ich sag nur angucken, ja, vor allem die Szene, wo derjenige eben so dieses iPad 2 neben den Samsung Galaxy Tab 10.1 hält. Und dann bei dem iPad nur kommt hier kein Flash, ja, während der andere eben hier, ja, wunderbar die Flash-Programme nutzen kann, so. Und, tja, also ein direkter Schlag ins Gesicht, dieser Werbespot von Samsung gegen Apple. Und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber es ist auf jeden Fall, was die technischen Aussagen betrifft, ja, korrekt. Ja. Also, die machen nichts, die zeigen nichts, was nicht korrekt ist. Auch interessant ist, Unreal Engine gibt's für Android jetzt. Und zwar hat das deine Lieblingsfirma, glaube ich, Gameloft, nennen die sich, glaube ich, ja. Die mag so ich, meine Lieblingsfirma. Die mag ich ja überhaupt nicht. Du hast die mal mit Klauen und Zähnen verteidigt. Ja? Also die haben jetzt auf jeden Fall ein Spielchen rausgebracht mit der Unreal Engine für Android. Übrigens wird dieses Spiel 9mm, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben in einer der vergangenen Sendungen, wird auch mit dieser Engine offenbar ausgeliefert, mit der Unreal Engine. Also Unreal Engine für Android ist Realität schon und wow, kann ich dann das sagen. Da dürfen wir auf einiges gefasst sein. Das dürfte einiges an neuen, hochwertigen Spielen geben, die mit dieser Engine dann funktionieren. Bin ich schon begeistert. Ja, hier, ich möchte noch mal sagen, wer uns da drauf gestupft hat, nochmal mit dem iOS 5, bei denen die meisten neuen Funktionen von anderen Systemen zusammengeklaut wurden, das war der Minyu, der hat uns das eingereicht, ich habe den Artikel auch durchgelesen, soweit, Bildchen habe ich mir jetzt nicht unbedingt angeguckt, aber ich muss schon sagen, das ist schon faszinierend. Und wahrscheinlich werden auch diese Funktionen, die eindeutig von anderen Systemen, übrigens nicht nur von Android, sondern auch teilweise von Windows Phone, sich zusammen innovatiert werden. Ja? Ich weiß nicht, gibt es einen Ausdruck, was innovatiert? Das hört sich so komisch an. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde es zwar zu hart, davon Clown zu sprechen, weil es ist eben eine ganz normale Entwicklung, ja. Die Firmen lernen voneinander, das ist ganz klar. Nur sollten es die Apple-Fans eben auch zugeben, dass auch Apple von Android kräftig gelernt hat in den letzten Jahren. Kräftig gelernt hat. Ja. Und das sieht man auch jetzt wieder beim iOS 5. Und umgekehrt sicherlich auch. Da mache ich auch kein Hehl draus. Die Bedienung und so weiter ist sicherlich etwas, wo vielleicht Apple als erstes in der Richtung gebracht hat, in dem Design gebracht hat, ja, aber nichts, was man jetzt sagen kann, das ist eine Kopie oder so, Quatsch, sage ich nur, wenn nämlich das Original die Kopie kopieren muss, dann muss ich sagen, dann nehme ich doch dann die Kopie, ja. Schauen wir mal, wie lang es noch dauert, bis Samsung seinen Streit durch hat und jetzt die Firma Apple bei Samsung auch die Geräte vorlegt. Ja, da bin ich mal gespannt, ja, genau. Also, das wäre auch schön, das wäre nur gerecht. Übrigens noch, weil wir gerade bei Samsung sind, Samsung Galaxy S, ja, hat jetzt endlich das Gingerbread Update verfügbar. Also das ist jetzt erhältlich über Keys. Ich habe es übrigens immer noch nicht zum Laufen gebracht, mein Samsung Galaxy Tab, ja, mit Keys abzudaten. Ich konnte ja nicht warten, ja, weißt ja, wie ich bin, es war ja abzusehen. Ich du hast jetzt extra nur meinen Rechner mit Windows aufgesetzt, genau. Nur wegen Keys. Ich habe jetzt Keys dann auch nochmal installiert, ja, ich habe Keys auch installiert, tatsächlich. Und, ja, meine schlimmsten Befürchtungen wurden bekräftigt. Erstmal musste ich 5-mal Keys updaten, statt dass er gleich die aktuelle Version gezogen hat, hat er 5 Updates hintereinander gezogen. Schlau, ja. Jedes Mal musste ich neu starten. So, dann Tab angeschlossen, Ja, er erkennt das Tab, zeigt mir, ich habe eine alte Softwareversion, ob ich die neue installieren will. Ja, so. Dann Schleife. Ja, er fängt an, er lädt das Update runter, dann kann er es offenbar nicht installieren, fragt wieder ab, sagt mir, es ist eine neue Version verfügbar und so geht das immer weiter, immer im Kreis, immer und immer und immer wieder. Sicher, ja? dass er nicht einfach die Version 230001, dann 230002, dann 230001. Definitiv, definitiv. Es ist immer wieder die gleiche Version. Er kann das Tab nicht updaten, obwohl er mir sagt, dass für diese Version des Tabs ein Update verfügbar ist. Und nein, liebe Leute, bevor ihr uns jetzt E-Mails schreibt ohne Ende, das ja halt ein gebrandetes Tab ist. Erstmal, wenn das ein gebrandetes Tab ist, dann erwarte ich von der Key-Software, dass er mir das auch sagt, beziehungsweise zeigt und eben die entsprechende Software herunterlädt, beziehungsweise eben nicht herunterlädt und mir das auch nicht anzeigt, wenn es für mein Tab kein Update gibt, das funktioniert. Zweitens, es ist kein gebrandetes Update-Modell, es ist kein gebrandetes Galaxy Tab, sondern ein freies, kein Vodafone-Branding, kein Branding überhaupt drauf. Und das müsste funktionieren, es funktioniert aber nicht, dank der Key-Software, im Internet ist auch alles voll davon. Einige empfehlen, das nochmal auf einem anderen Windows-Rechner zu installieren, dann würde es als manchmal funktionieren. Also warum es nicht funktioniert, weiß keiner, aber man installiert es einfach auf ein paar Windows-Rechner, dieses Keys, und irgendwann funktioniert es dann mit dem Tab. Ja, so kann man dann Firmen wie Microsoft wieder unterstützen, indem genau. man einfach 4, 5, 6 PCs kauft, inklusive ja. Microsoft Windows. Genau. Vielleicht haben die so Verträge insgeheim, ja. Also erst bei jeder zweiten Windows-Installation funktioniert Keys. Ja. Okay. Oh Mann. Aua. Hi, also ich war jetzt echt viel verzweifelt. Es ist deprimierend, klar. Ich warte jetzt einfach mal ab. Es soll ja auch demnächst fürs Tab das Gingerbread Update bei uns kommen, weil das, was dort vorhanden ist, ist offenbar noch nicht das Gingerbread Update, sondern das Wartungsupdate von Froyo. Ja? Wobei das auch schon einiges an Vorteile bringen würde auf dem Tab. Ja? Aber gut, dann warte ich eben, bis das Gingerbread Update kommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt Samsung mächtig Ärger mit mir. Da kenne ich keinen Spaß, ja. Ja, okay, du gehst dann hin und soll ich schon die Söldner anheuern, oder? Nein, notfalls kriegen die eine Update Anweisung, ja, per Einschreiben mit Rückantwort zugestellt. Ja, innerhalb von 7 Tagen muss das Gerät geupdatet werden oder ja, ne, Regress, Geld zurück und dann hole ich mein Galaxy Tab 10i. So. So. ja, also, was haben wir noch? Portierungstool haben wir ja schon durch, ja. Ja. Du hast noch was draufgeschrieben. Cloudplay Video. Ich bin sehr interessiert. Sehr interessiert. Ja, und zwar, also, ein wohl wichtiges aktuelles Thema ist das Thema Cloudplaying. Mhm. Und dazu, es gibt eine Firma, die nennt sich OnLive. Und die stellt in einem Video vor, was mit Android bzw. iPads möglich ist. Also auch hier merkt man, es geht nicht nur um Android, sondern auch um andere Geräte. Nur für den Kollegen, der sich ja beschwert hat. und zwar zeigen die Gameplay auf dem Fernseher mit Controller, wohl bemerkt, wo das Game in der Cloud liegt, ja, und das Tablet als Spielkonsole verwendet wird. Und das ist wahnsinnig interessant, vor allen Dingen unglaublich, wenn man das sieht. Also es wird da live gezeigt und ich bin sprachlos gewesen. So viel Information gibt's hier momentan noch nicht. Aber ich kann nur sagen, Leute, das wird mehr als spannend. Ja. Also als allererstes heißt es, Games nicht mehr kaufen, sondern mieten. Mhm. Klar, Cloudplaying ist ja in erster Linie Verleih oder ja in Zeit halt Leihen von Games. Ne? Mhm. Und zweitens dann noch in einer, wie gesagt, guckt's euch an, die Qualität ist Hammer. Also ich bin ja auch sagen wir mal, du hast mich schon richtig auf den Geschmack gebracht mit dem Cloudplaying. Allerdings, ich sag immer noch, da gibt's noch jede Menge Probleme zu lösen, vor allem eben was die Latenzzeiten betrifft. Ich weiß nicht, wie die das lösen haben, aber wenn die natürlich eine tolle Lösung gefunden haben, da bin ich der Erste, der das gerne ausprobieren würde. Aber weil wir gerade von Cloud sprechen, das, jetzt hätte ich fast schon wieder vergessen, wieder überlesen. Das wollte ich schon letzte Woche sagen. Ja. Ich wollte jetzt noch was dazu sagen. Du hast gerade eben die Internetverbindung angesprochen. Ja. Die sprechen hier auch, oder die bieten wohl auch einen Verbindungsanschluss an. Ja. Ja, mit 100 Mbit. Ja, gut, okay. Aber das ist ein anderes. Ja, ich würde gerade sagen. Eher zweitrangiges Thema erstmal. Genau. Und ich sag's immer wieder gern dazu. Anzahl Megabit ist nicht gleich Latenzzeit. Das heißt, ich kann einen super schnellen Anschluss haben und ich kann trotzdem nicht gescheit spielen damit, wenn die Latenzzeit zu hoch ist. Ja, das brauchst du mir jetzt wirklich nicht sagen. Aber ich will es nochmal verdeutlichen, ja, weil sich das so anhört. Es gibt auch eine super Geschwindigkeit über Satellit und die Latenzzeiten sind dermaßen schlecht, weil eben die Übertragungswege so lang sind, dass man damit überhaupt nicht spielen kann. Ja. Und das ist ein Problem, wo die eben auch hier zu lösen haben bei dem Cloud Player, und das wurde auch schon deutlich gemacht von bei Untersuchungen oder bei Studien, die das Thema aufgreifen, dass eben hier die Latenzzeit so schwierig ist, dass die eigentlich die Provider spezielle Anschlüsse schalten müssten, spezielle Leitungen schalten müssten, um die Latenzzeit zu gewährleisten. Das ist nämlich das Problem. Es muss eine Gewährleistung sein, dass die Latenzzeit erreicht wird. Ja, und zwar auch in Spitzenzeiten. Ja. Ich sage jein, weil es kommt darauf an, wie dieses Cloud Playing funktioniert. Mhm. Wenn es nämlich jetzt eine reine Übertragung von Video- und Steuerungssignalen sind, so wie es schon, wir haben ja schon mal einen angeguckt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, da wurden ja ausschließlich die Steuerungssignale übermittelt und ein Videosignal zurückübermittelt. Das heißt also, die Konsole selbst oder das Gerät selbst musste gar keine Rechenleistung bringen. Sondern war eigentlich nur zum Darstellen da. Ja. Und da ist es eigentlich kein Thema, weil man kann ja die Bildqualität variieren. Ja. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit. Mhm. Latenzzeiten, gut, ich meine jetzt ein Steuersignal, das hat ja nicht so viel Daten, nein. So große Datenmengen. Und Also da muss ich wieder reinsprechen. Ich weiß, Latenzzeit, aber wenn du einen Ping mit 256 Byte schickst, ja, und der braucht, was weiß ich, 15 oder 20 Millisekunden, ist es vielleicht gerade okay, aber wenn der 30 oder 40 Millisekunden dann braucht, dann ist vorbei. Und dann ping doch mal eine 0815 Webseite mit deinem Account an, und da wirst du gucken, was du manchmal für Pingzeiten kriegst. Zu manchen Zeiten kriegst du weit über 70 Millisekunden, und dann kannst du überhaupt nicht mehr spielen, weil dann, bis das Steuersignal dort ankommt, ist das Spiel schon, bist du schon längst erschossen worden beim 3D-Shooter beispielsweise, ja. Da kannst du vielleicht noch Schach mitspielen, aber sonst nichts. Ja. Okay. Ich sag mal, ich find's nach wie vor hochinteressant, und ich finde überhaupt alles, was Cloud ist interessant, weil man muss sich mit keiner Speicherung, man muss sich nicht mit Sicherung, man muss sich nicht mit Sicherheit, man muss sich mit dem ganzen Scheiß nämlich nicht beschäftigen. Mhm. Schon wieder SCH-Wort gesagt. Mensch, reiß dich mal zusammen, ja? ich seh's nicht. Wieso soll ich mich zusammenreißen? Ich habe mich erst auseinandergerissen. Güte. Aber zum Thema Playing. Moment. Ich wollte noch was sagen, ja. Ich wollte eigentlich jetzt noch was sagen, bevor du da wieder der Latenzzeit angefangen hast, ja. Und zwar wegen den Cloud-Sachen. Also letzte Woche gab es ja schon ein automatisches Update von der Musik-Applikation. Ja, das hast du letzte Woche schon erzählt, oder hast du da Neuigkeiten erzählt? Nee, das habe ich eigentlich nicht erzählt. Das hatte ich auf dem Plan stehen gehabt, da haben wir aber nicht drüber gesprochen. Also es gab ein Update, ja, von der Musikapplikation, und was interessant war, das war eine Beta-Version. Das heißt also, eine richtige finale Version ist durch eine Beta-Version Anfrage gab es, aber ohne, dass das gesondert installiert wurde, wenn man das geupdatet hat, ja, dann hat man das alte Musikprogramm weg und man hat dann die Musik-Beta drauf. Ja. Übrigens, die Musik-Beta, da habe ich gleich wieder Hoffnung bekommen, dass auch bei uns dann das Cloud-Music von Google oder das eben das Google Music-Beta, heißt es ja auch, freigeschaltet wird. Das war nicht der Fall. Man kann es immer noch nicht benutzen bei uns, aber man hat schon mal die Beta-Version jetzt auf dem Gerät drauf. Und Das Ärgerlichste ist daran, dass sogar einige Funktionen wegfallen, die man vorher gehabt hat. Also das war nicht, ist nicht ganz so schön. Dann, was auch aufgefallen ist, Google Books kam einfach so als Update. Auf mein Handy wurde als Update angezeigt, aber es war nie eine Google Books Version oder eine App bei mir vorher drauf. Aber trotzdem wurde mir das als Update angezeigt. Ja, ich habe natürlich beides installiert, weil okay, ist ja kein Problem. Jetzt habe ich Google Books drauf, da kann ich mir Bücher Public Domain runterladen. Ist übrigens eine sehr schöne Applikation, ein guter E-Book-Reader, gute E-Reader-Applikation. Allerdings kann man natürlich nur nicht kaufen an Büchern, weil das natürlich in Deutschland nicht geht. Es geht nur mit einem US-Account. Ja. Das Übliche, genauso wie eben auch diese Cloud-Musik nicht funktioniert, sondern eben nur, wenn man in den USA wohnt. So, also das ist jetzt das, was vielleicht, was viele übrigens auch gewundert hat und was erst letzte Woche in der amerikanischen Presse rumgegangen ist, dass es in Europa eben dieses Update gibt. Offenbar scheint es in England, also in Großbritannien schon zu funktionieren mit der Cloud Music, so wie es aussieht, aber es gibt da auch widersprüchliche Berichte. Also Leute, wenn ihr jetzt sieht, ein Update Google Books und Music Beta, Google Books, ja, sehe ich jetzt keine Nachteile, wenn das installiert ist. Bei Music Beta müsst ihr nochmal überlegen. Aber soweit ich das weiß, kann man auch die Updates wieder rückgängig machen in der App-Manager-Applikation. So, jetzt. Heide. So, du bist jetzt durch. Dann kann ich ja weiter mit dem Gaming oder über das Gaming reden. Ich bin komplett durch. Ja, du bist durch, ja, mit der Welt und alles ist irgendwie schlecht. Nö, überhaupt nicht. Alles ist super, alles ist schön. Vollkommen durch. Nein, alles schön. Also, folgendes. Ich habe ja schon öfters gesprochen über das iPad Transformer. Und was ich übrigens immer noch für ein ganz tolles Gerät finde und durchaus es auch noch auf meiner eventuellen Kaufliste ist. Mhm. In der Android-Version 3.1 gibt es jetzt ein USB-Host-Feature, welches auch etwas ausgefallenere Geräte unterstützt, wie zum Beispiel einen PS3-Controller. Ja, das ist interessant. Ne? Also man kann das Ding dann wirklich zum Spielen mit Controller nutzen. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? PS3 und oder Xbox-Controller geht. Mhm. Ja, es gibt ja auch schon ein paar Applikationen, dass der Wii-Controller, die Wii-Mode verwendbar ist. Das geht dann überall. Also, du verzeihst mir, wenn ich jetzt nicht gerade von der Couch kippe, vor Aufregung, ja, weil ich kann schon seit längerer Zeit viele Programme steuern mit der Wiimote. Ja, da gibt's eine App dazu, ist sogar kostenlos, da kann man also ja, bisschen, das habe ich ja gerade eben gesagt, hast und, nicht zugehört. Und zwar halt, also unabhängig jetzt vom iPad. Ja, also es geht auf jedem Android-Gerät. Ja, also aber daher wundert es mich nicht. Es ist auch interessant, dass man da, wie gesagt, PS3 oder Xbox-Controller benutzen kann, die natürlich viel mehr Tasten zur Verfügung haben. Ja klar, iPad ist ein Android-Gerät, da kannst du alles mit nutzen, ne? Ja, es ist so. Ich fand es auf jeden Fall interessant und spricht wieder für das Gerät. Dann, was ich hier noch habe, ist, wir hatten ja letzte Woche das Thema Antennenprobleme des HTC Sensation. Du sagtest etwas von Antennenproblemen. Ich habe das abgestritten. Ruhe. Ja, so ist das. Es gibt ein offizielles Statement von HTC, welches genau das, was du gesagt hast, bestätigt. Yep. Die sagen halt, es ist ganz normal, jedes Gerät, wenn man entsprechend Antennen abdeckt, wird an Leistung verlieren. Genau. Fertig, Schluss aus. Im Normalgebrauch kann das gar nicht vorkommen. Und vor allem, es ist nicht bei dem 3G vorgekommen. Und das war ja auch ein Knackpunkt. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Eben. Genau. Dann Bootloader. Haben wir ja drüber gesprochen. HTC gibt ja die Möglichkeit frei, einen Bootloader zu verwenden. Ja. Und es kommt eine App, die diese Funktion oder die Sperre rausnimmt. Also auch bei bereits verkauften HTC-Geräten. Richtig. Also die programmieren gerade eine App, welche diese Entsperrung tätigt, obwohl das bemerkt, ist noch in Programmierung. Aber das sind schon mal gute Nachrichten für alle, die jetzt geschwitzt haben, ob sie jetzt vielleicht das HTC ein paar Wochen oder ein paar Monate zu früh gekauft haben. Das ist auf jeden Fall, wenn sich das bewahrheitet und HTC bringt diese Anwendung, da ist es wirklich super, eine super Aktion von HTC und das werden sicherlich die, gerade die Hardcore-User HTC sicher stanken dann. Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt auch ein neues, schönes Testvideo, Galaxy 2S versus Sensation. Ja. Also wo wirklich beide Geräte direkt nebeneinander verglichen werden. Und das ist sehr, sehr toll, das Video. Mhm. Also man kann sich das auch in voll 1080p angucken, wenn man das möchte. Muss ich auch unbedingt machen. Ja, das ist ein sehr langes Video. Also es geht wirklich bis ins kleinste Detail. Mhm. Und meines Erachtens ist in diesem Video der wirklich absolute Gewinner des Galaxy 2S. Aber guck's dir selber an, mach dir dein eigenes Bild. Mhm. Wertig. Über den kontrastreiches, über dieses total farbübertriebenes Display kann man streiten. Ja. Ne? Aber eins ist ganz klar, an Schärfe ist es unübertroffen. Gut. Also. Ja, aber wie gesagt, man muss es insgesamt angucken, das, auch die Geschwindigkeitsvergleiche sind zwar kurz, minimal unterschiedlich. Ganz kurz. Ja? Wegen der Schärfe. Also ich muss mir das wirklich erstmal noch anschauen, ja, aber ich darf schon mal Skepsis anmelden, weil genau das ist ja ein negativer Nebeneffekt bei Super AMOLED, dass es eben nicht so scharf ist wie ein Super Clear LCD Display. Also das kann man auch nachsehen, das kann man auch gucken. Da gibt es auch im Internet schon bereits viele Tests, auch unter dem Mikroskop, wo man dann ganz klar sehen kann, dass eben das beim AMOLED verwischt ist, während es beim Super Clear extrem scharf ist. Also so scharf wie ein Super Clear LCD kann zum Beispiel ein AMOLED nicht sein. Dafür sind die Farben eben knalliger beim AMOLED. Also das Galaxy 2S konnte ich ja live schon sehen, das Sensation leider noch nicht. Das 2S habe ich mir angeguckt in einem der bekannten Märkte und ich war sehr überrascht, wie wahnsinnig scharf das Display ist. Also wenn man das jetzt noch toppen kann, dann bitte gerne. Ja. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, waren die Farben, weil das war so extrem, das hat keinen Spaß gemacht hinzugucken. Das ist wie wenn man den Fernseher auf Dynamik stellt und die Farbe voll reindreht. Also ja, stimmt, dann ist es orange, ist auf einmal so knallig rot, ja, sieht geil aus, genau. Aber nee, stimmt nicht. Ich meine, es wirkt im ersten Moment dann halt, oder ja, deutet das natürlich auch ein bisschen auf Schärfe hin. Aber außer Acht gelassen, muss ich wirklich sagen, das Bild war verdammt gut und man konnte wirklich ich konnte das Gerät komplett in alle Richtungen drehen und es war immer noch alles ganz klar zu erkennen. Also was das betrifft, ist dieses Display echt genial. Okay. Aber guck dir mal das Video an. Ja. Also auch geschwindigkeitstechnisch gibt es Unterschiede, wobei ich sage, ob die Seite jetzt eine Sekunde braucht zum Laden oder 1,2 macht wirklich keinen Unterschied. Ja, okay. Aber gut. Trotzdem waren bei fast allen Dingen, die man halt gleichzeitig auf den Geräten getan hat, das Galaxy doch ein bisschen schneller. Okay. Ja, auch sagen wir's, die Oberflächen, die eigenen Oberflächen von Samsung und HTC wurden verglichen. Auch mit den Funktionalitäten. Und da ist natürlich der Sense 3.0 meines Erachtens unübertroffen. Okay, gut. Okay, App of the Week. Okay, du hast hier noch was mit Wer hat Angst vor Facebook? Das ist okay. Ja, ach Gott, ja. Facebook hat ja die Gesichtserkennung jetzt aktiviert in Deutschland. Und ich weiß nicht, das ist so beiläufig mal so benannt worden. Und ja, viele kriegen jetzt die große Panik, Gesichtserkennung hin und her. erstens gibt es schon in vielen anderen Systemen. Ja, Picasa beispielsweise. Ja, wobei man sagen muss, diese anderen Systeme machen das ja nicht unbedingt öffentlich. Doch, Picasa kann das schon öffentlich machen. Wenn du das einstellst bei einem Picasa Webalbum, dann wird es sogar automatisch synchronisiert mit deinem Picasa auf dem Rechner. Man muss allerdings einschalten. Das zweite, oder jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht. Sorry. Der Clou an der ganzen Geschichte bei Facebook ist, dass es standardmäßig aktiviert ist. Ja. Das heißt, die Funktionalität ist standardmäßig eingeschaltet und wenn man das nicht möchte, muss man es explizit ausschalten. Genau. Ich habe heute gerade geguckt, ob es auch bei mir auch wirklich eingeschaltet ist, damit ich da sicher bin, dass es eingeschaltet ist. Ich habe noch nicht geguckt. Also, vor allen Dingen diese Gesichtserkennung, okay, man kann drüber streiten, ob das jetzt schlimm ist, wenn ich irgendwo auf dem Bild bin und ich werde erkannt, dass ich da drauf bin. Ich persönlich sage nein, aber ich bin ja auch keiner, der samstags nachts meint, der müsste alle Bars vollkotzen. Genau. Nee, also ich finde es auch nicht schlimm. Also wenn einer solche Aktivitäten gerne mag Also ich finde es auch nicht oder schlimm. 20 Frauen fremd geht, dann sollte er hingehen und diese Funktion deaktivieren. Also ich kann es aber natürlich verstehen, dass die Leute sauer sind, weil es eben automatisch aktiviert wurde, ohne wiederum die Leute vorher zu fragen. Und das ist eben ganz schlimm. Das darf man nicht machen. Ja. Ich selbst habe auch nichts gegen diese Gesichtserkennung. Ich habe die geguckt, wie gesagt, dass die sogar eingeschaltet ist, dass nicht, dass die sich nochmal jetzt nach diesem Protest umentschieden haben und das automatische wieder abgeschaltet haben, ja, weil ja, dadurch steigere ich noch ein bisschen den Bekanntheitsgrad von mir. Ja, also für mich ist es positiv, aber ich kann natürlich durchaus sehen, dass eben andere Leute das nicht so wollen und deswegen war es ein bisschen unglücklich, dass es eben automatisch gemacht wird. Aber gut, wir wollten es nur noch mal kurz erwähnen, ja, unsere Standpunkte mal ganz kurz in Kürze klarlegen, weil wir werden sowieso wahrscheinlich gefragt worden wieder. Ja, natürlich, klar. Auf Und jeden Fall. ja, Apps der Woche. Apps of the Week, genau. Ja. Ich habe hier einmal, und da haben wir uns auch schon mal kurz unterhalten drüber. Ich weiß nicht, hast du das eigentlich inzwischen getestet, oder? Memento? Ja? Nein, da habe ich keine Verwendung dafür. Ich habe das ja schon angedeutet. Also ich bin nicht so der, wo damit irgendwas anfangen kann. Ja, ich. Also ich habe da ein bisschen was dazu zu sagen. Also es gibt die Datenbank Memento, die kann man kostenlos im Market runterladen und mit der kann ich frei Datenbanken, eigene Datenbanken erstellen, Jo. die dann auch in der Lage sind, zum Beispiel Geodaten zu erfassen, also GPS-Daten oder in der Lage sind, Audio mit aufzunehmen und. Kann diese lokal speichern, also was weiß ich. Ich möchte jetzt eine Datenbank, die, wo ich sage, wann ich, an welchem Ort ich jetzt meine Tabletten genommen habe. Das ist jetzt einfach ein blödes Beispiel, aber mal so, um zu verstehen, was man damit machen kann. Und diese Daten, die ich dann da erfasst habe, sind dann lokal gespeichert und die kann ich bereitstellen, wenn ich möchte, dass ein anderer auch drauf zugreifen kann. Allerdings muss er auch dieses Memento dann haben. Oder ich kann es mit meinem Google Docs-Konto synchronisieren. Das heißt allerdings, es gehen keine Audiodaten dann, sondern es synchronisiert dann in eine Tabelle, halt Dateneintrag für Dateneintrag, den entsprechenden Text daraus. Also GPS-Daten zum Beispiel geht, weil er schreibt es in Form von einer Adresse dann zum Beispiel rein. Also ich finde es super klasse. Was man auch machen kann, man kann auch mehrere Datenbanken miteinander verknüpfen. Also ich kann hingehen, kann jetzt meinetwegen eine Weindatenbank generieren und kann dann eine andere Datenbank benutzen, wo ich dann sage, wann ich welchen Wein getrunken habe. Also Okay. das ist sehr, sehr schön gemacht. Leider kann man sozusagen die gesamten Datenbanken inklusive Daten nicht so einfach auf ein anderes Gerät übertragen. Das ist der einzigste Nachteil, den ich jetzt gefunden habe. Man kann zwar die Datenbank selbst sichern und wiederherstellen, aber nur die Datenbank, nicht den Inhalt. Also man müsste wirklich hingehen, müsste sichern, müsste das Datenbankverzeichnis, wo die Daten drin sind, erstmal umständlich umkopieren auf ein anderes Gerät und dort dann die Datenbank aus der Sicherung wieder zurückholen und dann habe ich ein Ja, habe ich die Daten da drauf, aber dann sind die auch nicht synchron. Was man machen kann, man kann hingehen, kann eine Datenbank generieren, kann sie bereitstellen, kann diese bereitgestellte Datenbank wiederum abonnieren, allerdings kann man da nichts eintragen. Also man kann dann wirklich da nur reingucken Okay. in dieser abonnierten Datenbank. Also es gibt da noch das ein oder andere zu tun für den Programmierer, aber insgesamt ist es wahnsinnig gelungen. Es ist ein sehr, sehr guter Anfang, Man merkt deine sowas zu machen. Ich habe mir das Begeisterung. schon immer gewünscht. Ja. Man merkt deine Begeisterung für Datenbanken. Ja, ich kann frei, warum soll ich 20.000 Apps benutzen für Funktionalitäten, wo dann auch mit in den Apps drin sind, die ich gar nicht brauche, wo ich mal hier einfach schnell eine Datenbank Ja. zusammenklicken kann und Einfach. dann habe ich selber. Ich kann jede einzelne Datenbank übrigens auch auf dem Homescreen manifestieren Ja. und kann von dort, ha, geiles Wort, und dann kann ich von dort einfach direkt aufrufen, ohne Ja. jetzt Memento starten zu müssen. War gut. Also sehr, sehr schön gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Also meine Okay. ersten Experimente sind sehr, sehr gut gelungen. Okay. Und ich habe noch eine App-Lock-App, ja, also das, was ich ja schon angedeutet habe. ZD-Box nennt sich meine App of the Week. Die hat circa 2,55 Megabyte installiert. Wow. Richtig viel, aber es ist nützlich. Ja. Man sollte, bevor man das Programm dann, also auf das Programm vertraut, eben die Apps Einstellungen, ZD-Box und Taskkiller vorsichtshalber locken, wobei es war nicht einfach so möglich, jetzt wie bei dem Privacy Guard, das einfach so abzuschießen mit dem Taskkiller. Da ist doch nämlich nicht eingetragen, dieses Programm. Sehr schön. Trotzdem zur Sicherheit machen. Ist also insgesamt dann recht sicher. Zusätzlich, und jetzt kommt wirklich etwas, was ich sehr toll finde, das ist ein richtiges Multitool. Also das App-Log ist dort vorhanden. Sehr übersichtlich kann man die Apps sperren, indem man die Apps quasi von unten nach oben zieht, in den Gesperrt-Apps-Bereich, fertig. Man kann auch sogenannten, also ich nenne es einfach mal so einen Root-Switch machen, ja, wo man dann einfach sagen kann, okay, ich bin hier jetzt der Chefe, ja, also ab, wenn dieser Modus aktiviert ist, dann bitte nicht mehr fragen nach den gesperrten Apps, kann das also quasi ausschalten. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn man weiß, okay, jetzt hier, ich arbeite jetzt, was weiß ich, stundenlang mit dem Gerät, aber das Gerät wird jetzt nicht aus meiner Hand gegeben, ja, und dann kann man den ganzen Modus, App-Lock-Modus ausschalten, und kann dann eben ganz normal die Apps benutzen, ohne jedes Mal den Code einzugeben. Wenn man dann fertig ist, kann man das wieder einschalten, und sobald dann eben jemand das Gerät nimmt, auch wenn da keine weitere Sperre drin ist, kein PIN, kein sonst was, sobald man eine gewisse App aufruft, zack, kriegt man eine Übersicht mit eigener Tastatur, wo man dann einen Code eingeben muss. Ja, und erst nach Eingabe des Codes kann man dann eben diese App wieder benutzen. Zusätzlich ist eben jetzt noch drin ein umfangreicher Batteriemonitor, ja, der einen auch den Zustand der Batterie sagt, also in welcher Verfassung die Batterie ist, wie viel Milliampere und so weiter, wie lang die noch durchhält, wenn es so weitergeht mit dem Energieverbrauch, etc., etc. Dann ist auch noch ein 2G und 3G Traffic-Zähler mit integriert. Der tut also nur die Verbindung zählen, die Daten, das Datenkontingent, das über 3G und 2G-Netzwerke verbraucht wurden, aber nicht die Daten, die über WLAN verbraucht wurden. Das ist ja ganz sinnvoll, weil es ja eben so ein Data Cap eigentlich nur bei den mobilen Netzen gibt. Ja, aber beim WLAN sollte das zumindest kein Thema sein. Dann auch noch schön, eine Ruheschaltung ist integriert. Man kann festlegen, von wann bis wann das Handy ruhig ist, ja, oder auch das Tablet und keine Signale mehr von sich gibt. Man kann aber auch einstellen, welche Signale doch durchkommen sollen. Also zum Beispiel kann man dann sagen, okay, Wecker, der soll durchkommen, auch wenn eben hier eingestellt ist, dass Ruhe ist um die Uhrzeit. Ja, das ist auch sinnvoll. Taskkiller ist auch mit drin, sehr schön, dass es kein automatischer Taskkiller ist, bei dem man irgendwie automatisch Task abschießen lassen kann, weil ich kann immer nur dafür warnen, Leute, verwendet keinen Taskkiller, ab früh ist es vollkommen sinnlos, einen Taskkiller zu verwenden. Das macht Froyo für euch perfekt und es wird nicht schneller, sondern nur langsamer, wenn ihr einen Taskkiller verwendet. Ja, aber wer jetzt zum Beispiel Test-Apps oder irgendwas benutzt und muss irgendwie Tasks abschießen, das kann er auch machen, Taskkiller ist integriert, aber manuell, das heißt, man kriegt die Tasks angezeigt und kann dann den Task per Klick beenden. Dann ist auch dabei ein Uninstaller, bei dem man die installierten Programme komfortabel auch im Batch-Modus deinstallieren kann, das heißt, man kann gleich mehrere Programme anklicken und dann eben deinstallieren, zack. Und ebenso eine App2SD Funktion, wo man eben mehrere Programme oder alle Programme auf einen Schlag auf die SD-Karte kopieren lassen kann, sodass dann eben das, was möglich ist, natürlich geht und man braucht kein geroutetes Gerät dazu. Also, ich kann es nur empfehlen, ZD-Box auf jeden Fall von den App-Lockern, meine Empfehlung und ansonsten viele Tools noch mit drin, die man braucht oder nicht, aber als App-Logger ist auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Okay. Ja, und das war's. Das haben wir wieder, ne? Das war's für heute. Ja, Wahnsinn. Schon wieder durch, ne? Naja, okay. Hier ist Hammer. Wow. Ja, also ich hoffe, Sendung hat euch wieder nützlich gebracht. Wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das unter Twitter @AndroidCast tun oder Facebook @AndCastPage, E-Mail @AndCast@thenetcast.com oder ihr könnt uns auch auf der Seite Kommentare hinterlassen auf AndCast.thenetcast.com. Einfach in den Comments und wir freuen uns da immer riesig drauf, wenn ihr das macht. Und ja, dann darf ich euch noch eine schöne Woche wünschen. Bleibt gesund und tschüss. Tschüss.